Der Kampf der verschiedenen Kreise unterstützt Südkoreas dafür, die landesverräterische Präsidentin Park Geun-hye vor Gericht der Geschichte zu stellen, wird immer härter entfaltet. Am 26. Oktober hielten 80 Bürger- und Gesellschaftsorganisationen, darunter die Gesellschaft der April-Revolution und der Verein der progressiven Kräfte, hielten auf dem Platz Gangnam-un in Seoul und mehr als 50 Bürger- und Gesellschaftsorganisationen von Busan auf dem Platz vor dem Busaner Bahnhof die Pressekonferenzen für den Rücktritt von Park Geun-hye ab. Zuvor am 25. Oktober beriefen die Organisationen Solidarität für die Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft und Volksaktion für Demokratie jeweils eine Pressekonferenz ein. Am 26. Oktober führten die Studenten in mehreren Gebieten wie in Seoul die Kämpfe für die Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun-hye, der Hauptverantwortlichen für die Korruptionen und den Missbrauch der Amtsgewalt. Der Generalverband der demokratischen Gewerkschaften Südkoreas gab am 25. Oktober eine politische Erklärung ab. Darin betonte der Verband, dass es keinen Grund für die weitere Existenz der Regierung gebe, die das Souveränitätsrecht der Bevölkerung verletzt habe, und appellierte an alle dazu, sich am 12. November zum Generalkampf der Bevölkerung zu erheben.